Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Zweites Buch, Barock und Rokoko. Vom 30-jährigen Krieg bis zum 7-jährigen Krieg. Willkommen zur 32. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Aufgescheucht durch die Fragen einer aufmerksamen Hörerin sowie einiger Sendungsgäste bin ich neugierig geworden und habe redlich versucht herauszufinden, wieso Friedell den Begriff Barock in weiblicher Form verwendet. Im Deutschen geläufig ist vor allem die sächliche Form, das Barock. Schon gehört und gelesen wurde auch die in den romanischen Sprachen generell übliche männliche Form der Barock. Aber die weibliche? Wo war je schon von die Barock die Rede? Ich muss gestehen, mit meinen Nachforschungen fürs Erste gescheitert zu sein. Über die bloße Etymologie, das Wort stammt ursprünglich offenbar aus dem Portugiesischen, bezeichnete eine unregelmäßig geratene Perle im übertragenen Sinn etwas Schiefes, Missgewachsenes und war als Bezeichnung des Stils zunächst abfällig gemeint, bin ich nicht hinausgekommen. Eben das nährt aber meinen nagenden Verdacht, dass Friedell sich bei dieser Eigenwilligkeit wohl etwas gedacht haben dürfte. Aber was? Da auch das Internet mir jegliche Hilfsdienste verweigert hat, vielleicht bin ich auch nicht weit genug in der Kunst, die richtige Frage zu stellen, bleibt mir nichts anderes übrig, als meinen bildungsbürgerlichen Bankrott zu erklären und mich dermaßen völlig unbelastet, leichten Herzens auf die Flucht nach vorn zu begeben. Kurz gesagt, möchte ich die Frage hiermit feierlich an die geschätzte Schar meiner Hörer und Innen weiterreichen. Wer eine Idee hat, weshalb Friedell beharrlich von der Barock gesprochen haben könnte, soll sich bitte melden. Per E-Mail an friedell@o94.at oder per Snail-Mail an Radio Orange 94.0, Klosterneuburger Straße 1, 1200 Wien, zuhanden Herbert Gnauer. Diese Angaben finden sich selbstverständlich auch auf dem Website von Orange 94.0 unter http://o94.at. Sachdienliche Hinweise, die mich bis zur nächsten Sendung am 25. Februar erreichen, werden mit jeweils einem Exemplar der aktuell erhältlichen Sonderausgabe, die der Verlag C.H. Beck zur Verfügung gestellt hat, belohnt. Damit wäre es hoch an der Zeit, meine heutigen Sendungsgäste Katharina Thielsch und Klaus Gund zu Wort kommen zu lassen. Der künstliche Irrationalismus. Die werdende Barocke war in der Tat für nichts weniger empfangsbereit als für eine solche Philosophie. Wir haben am Schluss des vorigen Buches in Kürze zu schildern versucht, wie in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine asketische, spiritualistische Strömung die katholischen Teile Europas ergriff. Diese Rückkehr zur Strenge und Geistigkeit des Mittelalters war die Antwort auf den Ernst und Purismus der Reformation, weshalb diese Bewegung den sehr bezeichneten Namen der Gegenreformation erhalten hat. Man verwarf und verfolgte in der Kunst das Nackte und Profane, in der Poesie das Schlüpfrige und Heitere, in der Philosophie das Libertinische und Skeptische. Man bekleidete die Gestalten Michelangelos und reinigte die Sonette Petrarkas. Aber diese klerikale Reaktion blieb ebenso eine Episode wie der düstere Reformversuch, den Savonarola auf der Höhe der Renaissance versucht hatte. In dem Maße, als der Papismus seine frühere Macht über die Gemüter zurückgewann, begann er sich wieder der Welt zu öffnen, umso mehr, als er einsah, dass gerade sein weitherziges und mildes Verständnis für die sinnliche Hälfte der Menschenkreatur ihm eine große Überlegenheit über den doktrinären und fantasiearmen Protestantismus verlieh. Zu Beginn des neuen Jahrhunderts rückte an die Stelle der ringenden und leidenden Kirche die herrschende und triumphierende Kirche, die in rauschenden Jubelakkorden ihren Sieg feiert und dem Sensualismus einer Menschheit, die danach begehrte, ihre Kräfte frei auszuleben, wieder vollen Lauf lässt. Der Mensch der Neuzeit, einmal da, ließ sich eben auf die Dauer nicht unterdrücken. Aber es ergab sich hier keine ganz reine Lösung. Der Erbfeind der Kirche war der Rationalismus. Sie macht daher, da sie ihn nicht völlig zu vertilgen vermag, den Versuch, ihn durch die andere gefährliche, aber für sie doch nicht ebenso gefährliche Großmacht der Zeit durch den Sensualismus auszutreiben. Sie will den Rationalismus durch Sensualismus ablösen, auslösen, erlösen. Hierdurch entstand jene merkwürdige Psychose, die man Barocke genannt hat. Die Barocke ist keine natürliche, normale Rückkehr zum Irrationalismus, sondern eine ausgeklügelte Therapie, ein stellvertretendes Surrogat, ein aufreizender Exorzismus. Der Mensch, unfähig, zur echten Naivität zurückzufinden, erzeugte in sich eine falsche, durch allerlei Drogen, Elixiere, Opiate, Berauschungs- und Betäubungsgifte. Er verzichtete nicht auf seine Vernunft, weil das gar nicht in seiner Macht steht. Er versucht bloß, sie zu benebeln, zu verwirren, zu ertränken, durch raffinierte Narkotika auszuschalten. Und hieraus, gerade aus ihrer Künstlichkeit, erklärt es sich, dass die Barocke einen überwältigenden und vielleicht einzig dastehenden Triumph der Artistik darstellt. Das Welttheater. Die Farbenanschauung der Tenebrosi, die alles in düsteren Tinten hielten, und der Kellerlukenstil, der alles so darstellte, als ob das Licht von oben in einen finsteren Keller fiele, ist nicht bloß für die Malerei, sondern für Weltgefühl und Lebensform der ganzen Generation bestimmend gewesen, die auf das Konzil von Trient folgte. Mit einem Mal aber dringt Musik, Dekoration, Pomp, Weihrauch in die katholische Kirche und von da in die Kunst. Die Architektur bekommt etwas Spektakulöses, weit Ausholendes, Beredtes, fast Geschwätziges. Arkaden und Kolumnaden, Loggien und Galerien häufen sich nebeneinander, gewundene und geknickte Säulen, abenteuerliche Ornamente und Dachprofile drängen sich hervor. Allenthalben kann die Formensprache nicht ostentativ und eindringlich genug sein. Die Fassaden, die schon in der Renaissance wie aufgeklebt wirkten, erhalten jetzt völlig den Charakter einer prachtvollen, nur für sich selbst geschaffenen Kulisse. Sie ragen oft um ganze Stockwerke über das eigentliche Gebäude hinaus. Die Innendekoration schwelgt in Spiegeln, Damastblumen, Girlanden, Goldleisten, Stuckaturen. Kurz, es ist ein vollkommener Theaterstil, aber eben darum ein wirklicher Stil, wie man ihn seit der Gotik nicht mehr erlebt hatte. Ganz wie im Theater ist alles in einem großen Zentralzweck untergeordnet, der alle Künste, alle Lebensbetätigungen tyrannisch in sein Herrschaftsreich zieht. In jeder Pore fiebert der leidenschaftliche Wille zur zauberischen Illusion, die stärker ist als die Wirklichkeit, zur hypnotischen Faszination, die packt und umwirft, zur Magie der Stimmung, die alles in den Duft und Schimmer einer farbigeren und aromatischeren Welt taucht. Und wie im Theater neigt man dazu, die Grenzen der einzelnen Künste zu verwischen. Man malt Deckengewölbe, die aufs täuschendste wirkliche Architektur nachahmen. Man macht die Schatten- und Lichtverhältnisse der Gebäudenischen, worein man die Skulpturen platziert, zum integrierenden Bestandteil des plastischen Kunstwerks. Man stellt dem spröden Stein Aufgaben, die man bisher kaum der Malerei zugemutet hatte, modelliert Blitze, Lichtstrahlen, Flammen, flatternde Bärte, gebauschte Gewänder, die Wolken des Himmels, die Wellen des Meeres, den Glanz der Seide und die Wärme des Fleisches. Säule und Querbalken, die bisher dazu da waren, zu tragen, verlieren ihre Funktion. Man verdoppelt und verdreifacht die Pfeiler, setzt sie an Stellen, wo sie nichts zu stützen haben, und bricht die Mauerbögen in der Mitte entzwei. Sie sollen ja nicht einen organischen Bauteil bilden oder auch nur vortäuschen, sondern lediglich zum rhetorischen Effekt und lärmenden Schmuck dienen. Und drei Säulen reden lauter und energischer als eine, gespaltene Wölbungen origineller und frappanter als geschlossene. Logische und praktische Bedenken können sich nicht erheben, denn es ist ja alles nur ein Theater. Man inszeniert sogar die Natur. Künstliche Felsen, Wasserfälle, Fontänen, Schluchten, Brunnen müssen auch ihr den Charakter einer dramatischen Komposition verleihen. Und weil man überall, selbst an dem kalten Marmor und der starren Bronze, bemüht ist, das Zerfließende, Gestaltlose, nicht endgültig und eindeutig Konturierte zu suggerieren, um hierdurch den Stimmungsgehalt, die geheimnisvolle Bühnenwirkung zu erhöhen, wirft man sich mit besonderer Leidenschaft auf Wasserwerke und Feuerwerke, die, aus einem stets Farbe und Form wechselnden Material aufgebaut, sich launisch und ungreifbar jeder Fixierung entziehen. Der geniale Regisseur dieses Theaters war der Cavaliere Bernini, Architekt, Bildhauer, Dichter und Maschinenmeister und Ausstattungschef in einer Person, der durch eine unerschöpfliche Fülle von Einfällen eine grandiose, vor keiner Kühnheit zurückschreckende Fantasie und einen bei aller Bizarrerie unerbittlich einheitlichen Stilwillen der Kunstdiktator des damaligen Europas geworden ist. Exaltation, Extravaganz, Enigmatik, latente Erotik. Es war, wie man sieht, die äußerste Reaktion gegen die Renaissance. War dort das Ideal die gravità riposata, so herrscht hier die zügellose, ja oft gemacht zügellose Leidenschaft, Bewegung, Exaltation. In Architektur und Plastik, in Malerei und Ornament, in den Schöpfern und den Nachahmern weht uns immer wieder dieses brausende, rauschende, schnaubende und dabei schmachtende, schwimmende, schwebende entgegen. Diese Kunst hält nicht vornehm Distanz wie die Hochrenaissance, sucht nicht sanft zu überreden wie die Frührenaissance, ist nicht andächtig in sich, selbst versunken wie die Gotik, sondern treibt ganz unverhohlen Propaganda. Deklamiert, schreit, gestikuliert mit einer Leidenschaftlichkeit, ja Schamlosigkeit, die Einwände gar nicht aufkommen lässt. Sie ist immer unerbittlich entschlossen, das Äußerste zu geben. Ob sie mit himmelndem, bis zur Affektion demütigem Augenaufschlag in Sehnsucht und Zerknirschung vergeht, sich in visionären Krämpfen der Ekstase bis zur religiösen Hysterie steigert oder die Wirklichkeit in ihren monströsen, erschreckendsten Gestaltungen rückhaltlos abschildert. Immer ist es das Exaggerierte und Exorbitante, das Schrille und Grelle, wonach sie ihre Produktion orientiert. Sie wählt mit Leidenschaft gerade jene Stoffe, die die kühle Renaissance-Ästhetik hochmütig vermieden hatte. Das Kranke, Geschlagene, Aussätzige, das Alte, Dekrepide, Erschöpfte, das Zerlumpte, Verwitterte, Missgewachsene, den Tod, das Skelett, die Verwesung. Sie lässt die Kreatur heulen, grinsen, zittern, sich in Verzerrung und Verzückung winden. Sie liebt das Extravagante und das Hässliche, weil es das Stärkere und das Wahrere ist. Und während es der tiefste Wille und das höchste Ziel der Renaissance war, zu umgrenzen und zu erhellen, zu harmonisieren und zu ordnen, ist sie aufs Raffinierteste bestrebt, den Duft der ewigen Sehnsucht und Unerfülltheit, den Reiz des Rätsels, der Verwirrung, der Dissonanz, um ihre Schöpfungen zu breiten. Ihr artistisches Meisterstück ist es, dass sie sogar das Licht, jene scheidende und klärende Macht, die seit jeher aller Kunst als Verdeutlichungsmittel gedient hatte, in ihre Dienste zieht. Durch die Unbestimmtheit, die sie in den Übergängen von Schatten zur Helle verleiht, durch die Betonung der undefinierbaren Aura, die, den Umriss verwischend, alle Objekte umhüllt, versteht sie es, Undurchsichtigkeit und Verschwommenheit zu erzeugen und die Farbmischung zum Range einer mystischen Kunst zu erheben. Eine der gewaltigsten und umwälzendsten Taten, die die Geschichte des Sehens zu verzeichnen hat. Zugleich umgibt sie alles mit einer Atmosphäre des Schwülen und Schwellenden, der latenten Erotik. Man bekleidet die Gestalten, aber die Gewandungen wirken im Verschweigen viel lüsterner als die frühere Nacktheit. Der Mensch, in der Renaissance bloß anatomisch schön, erhält nun eine sexuelle Schönheit. Unter der dezenten Drapierung atmet viel wärmeres Fleisch. Bisweilen gibt man den Hüllen eine Anordnung, da sie jeden Augenblick zu fallen drohen, oder man drängt die ganze Sinnlichkeit ins Gesicht. Grausamkeit und Wollust fließen ineinander. Man schwelgt in Blutszenen, Martern und Wunden, man verherrlicht die Süße des Schmerzes. Schließlich vereinigen sich Erotik, Algolagnie und Sehnsucht nach dem Übernatürlichen zu jener bizarren Mischung, deren überwältigendster Ausdruck Berninis Heilige Theresa ist, ein Werk, das zugleich ewig denkwürdig bleiben wird durch die sublime Kunst der raffiniertesten Illusionswirkungen, wie sie sonst nur die Bühne erreicht. Es ist ganz ohne Zweifel eine tief religiöse Konzeption. Und doch spürt man überall in der Gesamtkomposition wie im Arrangement jeder Einzelheit Geheime, Schminke und Rampe. Aber warum sollten Theater und Religion völlig unvereinbare Gegensätze sein? Ist denn nicht das Theater für alle, die im Ernst und leidenschaftlich dienen, eine Art Religion? Und ist die Religion in ihrem sinnfälligen Kultus nicht eine Art Theatrum Dei, eine Schaustellung der Größe Gottes? Die natürliche Unnatürlichkeit. Es wird immer Menschen geben, die die Renaissance höher stellen als die Barocke. Es sind dies vorwiegend jene Menschen, die glauben, dass man ein Kunstwerk nur dann erhaben finden dürfte, wenn es langweilig ist, wie ja auch viele annehmen, dass ein philosophisches Werk nur dann tief sein könne, wenn es unverständlich ist. Dies sind jedoch Geschmacksfragen, über die unparteiisch zu urteilen fast unmöglich ist. Aber eines scheint uns ganz unwiderleglich, obgleich so oft das Gegenteil erklärt worden ist, dass die Barockkunst naturalistischer war als die Renaissancekunst. Diese Behauptung hätte noch vor wenigen Jahrzehnten wie ein schlechter Witz geklungen, denn man hätte sich im 19. Jahrhundert daran gewohnt, unter Barocke so viel wie äußerste Unnatur, Verschrobenheit und Verzerrung zu verstehen, wie ja auch im 18. Jahrhundert gotisch so viel bedeutete wie roh, kunstlos, barbarisch. In diesem Bedeutungswandel der Fachausdrücke liegt eine ganze Geschichte der Ästhetik, und es ist nicht ausgeschlossen, dass auch das Wort klassisch eines Tages eine solche Metamorphose zum Schimpfwort durchmachen wird. In Wirklichkeit war aber gerade Naturalezza das Losungswort der Barocke, und gehalten gegen die Renaissance bedeutete sie auch tatsächlich ein Freiwerden der ungebrochenen Instinkte, der quellenden Leidenschaft, der lebensvollen Lust am Spiel mit Formen, Farben und Motiven. Sie ist eine Rückkehr zur Natur, sowohl in der Form wie im Inhalt. In der Form, weil sie überall auf elementaren Ausdruck geht, ohne sich durch die einseitigen Regeln einer kalten Kunstetikette binden zu lassen, und im Inhalt, weil sie in die Tiefe des Seelenlebens hinabsteigt und gerade das zu ihrem Lieblingsthema macht, was die Renaissance als unschön perhorrisierte. Den Menschen in seiner Qual, seiner Verzückung, seinen Manien und Abgründen. In dieser Sucht, niemals die Norm, die Mitte, die gerade Linie zu geben, streift sie oft bis an die Karikatur. Sie war, um es paradox auszudrücken, gerade deshalb so natürlich, weil sie unnatürlich war. Denn die Normalität ist nicht die Regel, sondern die große Exzeption. Auf 10.000 Menschen kommt vielleicht ein einziger, der genau nach dem anatomischen Kanon gebaut ist, und wahrscheinlich nicht einmal ein einziger, dessen Seele vollkommen normal funktioniert. Der verzeichnete, der monströse, der pathologische Mensch, der Mensch als Verwirrung und Fehlleistung der Natur ist der normale Mensch. Und darum hat nur er unser ästhetisches Interesse und unser moralisches Mitgefühl. Natürlich ist dieser Schönheitsmaßstab ebenso subjektiv wie der klassizistische. Aber eines wird an ihm jedenfalls klar, dass nämlich Naturalismus ein höchst problematischer Begriff ist. Jede neue Richtung hält sich für naturalistischer als die früheren, gegen die sie reagiert, für einen Sieg der Wahrheit, der Freiheit, des gesteigerten Wirklichkeitssinnes. Liebe Katharina, vielen herzlichen Dank zunächst einmal fürs Lesen. Gerne. Hast du zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug? Nein, einen persönlichen nicht. Er ist ja leider schon verstorben. Ich hätte gerne einen persönlichen Bezug zu ihm, weil ich ihn einen ganz spannenden Menschen finde und seine Sprache und seine Formulierungen gerne lese. Ich glaube, es ist wirklich ein lohnenswertes Erlebnis, Friedell zu lesen. Vor allem alle Architekten und Architekturstudenten sollten das auf jeden Fall tun, weil Friedell einem einfach ein ganz, ganz breites Blickfeld eröffnet und eben die Welt nicht eingeengt als Spezialist verkauft, sondern er zeigt uns, dass man ganz viel mitbedenken muss. Und es ist auch gut, dass er uns manchmal seine Meinung preisgibt. Würdest du Friedells Beschreibung der Barockarchitektur, der frühen Barockarchitektur, zustimmen? Ja, teile ich voll. Generell finde ich Friedells Beschreibung über den Barock, das Barock, die Barocke, dreigeschlechtlich, sehr spannend und durchaus zutreffend, gerade für die Architektur, die ja wirklich in ihrer Überschwänglichkeit, in ihrem Übermaß, in ihrer Dekoration letztendlich viel geleistet hat oder große Gesten in unsere Welt gesetzt hat. Also es ist ein theatralischer Stil, wie es Friedell sieht. Ja, ich sehe es schon als theatralischen Stil, weil im Gegensatz zur Gotik, zum Beispiel, die er ja auch anspricht, als großen Stil, als vorlaufenden Stil, hat eben der Barock einfach keine konstruktiven Neuerungen mit sich gebracht, sondern es war ein, und er beschreibt das ja auch in seinem Text, nicht? Es war sozusagen ein Wiederholen, ein noch eins draufsetzen, sozusagen die Gebäude brauchen, um stehen zu können, brauchen sie nicht sämtliche Ausformulierungen, die im Barock gewählt wurden. Es hat konstruktiv auch keine Neuerungen im Sinne gebracht, dass jetzt plötzlich ein neuer Bautypus entstanden ist oder eine neue Art und Weise erfunden wurde, wie man Lasten abtragen kann, sondern man hat einfach sehr mit dekorativen Elementen gespielt. Man hat im Gegenteil sogar teilweise versucht, die wahren Konstruktionsbedingungen zu verschleiern. Genau so ist es. Also man hat natürlich, eben wie Friedell das auch beschreibt, man hat sich aller künstlerischen Ausdrucksformen bedient und die in die Architektur übertragen. Man hat eben zum Beispiel viel Malerei eingesetzt und hat Illusionen erzeugt, indem man plötzlich die Architektur, die unten sozusagen baulich materialisiert war, hat man im Gemälde fortgesetzt und die Illusion erweckt, dass das Gebäude bis in den Himmel ragt, zum Beispiel in den Kuppeln oder so. Und man hat teilweise auch Materialien verwendet, die eben gar nicht tragen oder die nicht Stein sind. Man hat etwas vorgegeben und hat es dann verschleiert, indem man einfach, wie Stucco Lustro zum Beispiel, man hat Holz verwendet und hat aber vorgegaukelt, das sei Marmor. Oder auch Friedell beschreibt das, man hat einfach Blitze und Wellen und Wogen skulptural auch ausformuliert und sozusagen richtig plastisch 3D, also richtig richtige Volumen gebildet und einfach Illusionen erzeugt. Das wäre aber jetzt praktisch eine neue Form in der Kulturgeschichte. Dass man eben Dinge darstellt in der Skulptur, die es vorher dort nicht gegeben hat. Naja, deswegen nennt sich natürlich auch diese Zeitspanne, die ja sehr lang ist letztendlich, also in Italien angefangen und dann sich in die katholischen Länder ausgeweitet hat. Deswegen spricht man ja auch von einer Stilform. Aber ich rede jetzt davon, dass das es ist eine Art von Stil, es ist ein dekorativer Stil, der ja dann auch im Rokoko dann noch in ein Übermaß übergegangen ist. Aber konstruktiv hat es keine Neuerungen gebracht. Es war ja auch im Barock so, dass, dass eigentlich wenige Ingenieurleistungen sozusagen zu verzeichnen waren. Es gab schon einige, aber die waren nicht, weil sie einen dringenden Zweck hatten, wurden sie gefunden, sondern weil man sich daran erfreuen wollte. Das heißt, die Machthaber oder so haben plötzlich irgendwelche Uhrmacher engagiert und haben sich plötzlich kleine Automaten bauen lassen, die Menschen nachbilden. Und man wollte nicht naturwissenschaftlich weiterkommen in dem Sinn oder wissenschaftlich weiterkommen, sondern man wollte irgendwie alles tun, um seine Machtposition zu zeigen, um zu zeigen, ich kann es mir leisten, dass ich im Leben nur spiele. Gab es auch damals schlichtere Ausformungen oder war alles so überladen, übertrieben, theatralisch gestaltet? Der Barock hat ja auch sehr stark irgendwie auf Gegensätze gezielt. Auch in der Architektur hat man Übertreibungen eingebaut, indem man Risalite gemacht hat, Mauervorsprünge und Überbetonungen von gewissen Bauteilen. Und dann kamen wieder sehr einfache. Also sozusagen, man hat auch mit dem Überraschungseffekt in irgendeiner Form gespielt. Du hast vorher die Ingenieursleistung erwähnt. Welche Epoche würdest du da als, produktiver, wichtiger, wo ist die Ingenieursleistung mehr im Mittelpunkt gestanden? Wo wurde wirklich konstruktiv etwas Neues erfunden? Naja, das ist auf jeden Fall, also wo die großen wissenschaftlichen, mathematischen, naturwissenschaftlichen Errungenschaften sozusagen gefunden wurden, war wohl eher in der Renaissance. Und dann natürlich, aber das so weit sind wir ja in dem Buch jetzt noch nicht, dann irgendwie so, mit der Französischen Revolution hat es halt dann wirklich angefangen, dass der Ingenieur ja eigentlich auch erst geboren wurde, sozusagen. Oder vorher war es halt eine Militärarchitektur oder der Schiffsbau, wo man irgendwie solche Ingenieurleistungen erkennen konnte. Und mit 1789, da wurden einfach dann auch Ingenieurschulen aufgebaut, jetzt speziell auch im Bauwesen, also mit der École Polytechnique in Frankreich, wurde der Bauingenieur sozusagen geboren. Die Hegemonie der Oper. In jedem Zeitalter hat eine bestimmte Kunst die Hegemonie. In der Renaissance war es die Plastik, im Barock ist es die Musik. Ein überreich besetztes Orchester schmettert uns aus allen seinen Schöpfungen entgegen. Und die Wende des 16. Jahrhunderts ist auch für die Tonkunst selber die Geburtszeit der Moderna Musica, des Stile Nuovo. Fast gleichzeitig setzen sich eine Reihe höchst bedeutsamer Neuerungen durch. Die Sonata, das Instrumentalstück, tritt in siegreichen Gegensatz zur Cantata, dem Singstück. Der A cappella-Stil, der mehrstimmige Gesang ohne Orchester, wird überwunden. Wir haben gehört, dass in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts das Prinzip der Polyphonie zur vollen Ausbildung gelangte. Jetzt kommt wiederum die Monodie empor, der instrumental begleitete Sologesang. Da nämlich im Vergleich zur führenden Oberstimme die Gesamtheit der übrigen Stimmen nur noch die Bedeutung von akkompagnierenden Akkorden hat, wird sie durch Instrumente ersetzt und diese Begleitung allgemein skizziert, im sogenannten Basso Generale. In der Bevorzugung des Tonwerkzeugs vor der menschlichen Stimme äußert sich das Spielerische und Artistische der Barocke, ihre Vorliebe für das Malerische und die Stimmung, ihr Wille zum gesteigerten künstlerischen Raffinement, zur Farbe und Nuancierung, Wucht und Ausdrucksfülle und zugleich ihr geringes Bedürfnis nach Ursprünglichkeit, Unmittelbarkeit und Einfachheit der Empfindungsäußerung. Und alsbald bemächtigt sich die Musik auch der effektvollsten künstlerischen Ausdruckform, der dramatischen. Emilio de Cavalieris Rappresentazione di Anima e di Corpo, 1600 in Rom zur ersten Aufführung gelangt, gilt als das erste Oratorium und in kurzer Zeit erreicht diese Kunstform, die sich zur Oper etwa verhält, wie der Karton zum Gemälde, eine sehr hohe Blüte. Aber die geschichtliche Entwicklung hat sich nicht nach der didaktischen Reihenfolge gehalten, in der das Oratorium dem eigentlichen Musikdrama vorangehen müsste, denn schon dieses erste Oratorium war mehr das, was man heute eine Konzertoper nennen würde, wie denn überhaupt das italienische Oratorium während des ganzen 17. Jahrhunderts eine Hinneigung zur Oper zeigte und noch im 18. Jahrhundert nicht selten in opernmäßiger Inszenierung vorgeführt wurde. Und die erste wirkliche Oper ist 3 Jahre früher geboren worden. Die Daphne, zu der Ottavio Rinuccini den Text, Jacopo Peri die Musik geschrieben hatte, erlebte im Karneval 1597 zu Florenz ihre Uraufführung. Das Dramma per Musica, wie man anfangs sagte, war durch Versuche und Diskussionen eines geistreichen Dilettantenkreises entstanden, die auf die Wiederbelebung der antiken Tragödie abzielten. Man dachte sich diese als eine Folge von Rezitationen zur Chitarra durch Chöre unterbrochen. Dementsprechend wählte man allerlei einfache Handlungen, vorwiegend mythologischen Inhalts, mit sangbaren Situationen und setzte sie in Musik. Diese Art Oper war unserer heutigen noch sehr unähnlich. Mehr musikalische Deklamation als Gesang, psalmodierend in der Art der kirchlichen Litaneien des Mittelalters und von einem recht dürftigen Orchester unterstützt, das unsichtbar hinter den Kulissen aufgestellt war, dafür aber von allem Anfang an mit Tanz und verschiedenartigen Ausstattungseffekten verbunden. Man nannte diese neue Art des Sprechgesanges, die immerhin vor der bisherigen Vokalmusik die größere Natürlichkeit und Deutlichkeit voraus hatte, da sie der normalen Betonung folgte, den Stile Rappresentativo oder Stile Parlante. Einen Fortschritt bedeutete bereits Claudio Monteverdis Orfeo vom Jahre 1607. Das Rezitativ ist belebter, die Rolle der Musik viel selbstständiger, indem ihr schon das Zwischenspiel und die Klangmalerei als eigene Aufgaben zugewiesen werden. Ferner verdankt die damalige Oper diesem ihrem stärksten Talent die Einführung des Duetts und die Erfindung des Geigentremolos und schon in seinem ersten Werk taucht das Leitmotiv auf. An äußerem Prunk haben die Opernvorstellungen der Barocke alle ihre Nachfolger übertroffen. Man sah die Zwietracht auf ihren Drachenwagen und Pallas Athene in ihrer Eulenkutsche durch die Lüfte schweben, Jupiter und Apoll in den Wolken thronen, das Schiff des Paris durch Wogen und Wetter steuern, die Unterwelt spie Geister und Ungeheuer aus ihrem roten Rachen. Pferde und Büffel, Elefanten und Kamele zogen vorüber, Truppenkörper von oft vielen hundert Menschen defilierten, lieferten Gefechte, beschossen Festungen, der Himmel mit Sonne und Mond, Sternen und farbigen Kometen spielte fast ununterbrochen mit. Bernini, der Meister aller dieser Künste, zeigte einmal die Engelsburg und davor den rauschenden Tiber mit Kähnen und Menschen. Plötzlich riss der Damm, der den Fluss vom Zuschauerraum trennte, und die Wellen stürzten dem Publikum mit solcher Wucht entgegen, dass es entsetzt die Flucht ergriff. Aber Bernini hatte alles so genau berechnet, dass das Wasser vor der ersten Reihe Halt machte. Ein andermal brachte er einen glänzenden Karnevalszug auf die Bühne, an der Spitze maskierte mit Fackeln, ein Teil der Kulissen geriet in Brand, alles begann davonzulaufen. Aber auf ein Zeichen verloschen die Flammen und die Bühne verwandelte sich in einen blühenden Garten, in dem ein feister Esel ruhig graste. Man ermisst an diesen grotesken und glänzenden Coups, wie blasiert und anspruchsvoll das damalige Theaterpublikum gewesen sein muss. Die Oper wurde bald zur Königin des Zeitalters. 1637 entstand das erste öffentliche Opernhaus in Venedig, 1650 gab es dort bereits 4, 1627 erschien die erste deutsche Oper, die ebenfalls Daphne hieß, komponiert von Heinrich Schütz, dem bedeutendsten Vorläufer Händels und Bachs. Den Text hatte der Literaturpapst Opitz höchstpersönlich nach Rinuccini bearbeitet. Allmählich gliederte sich vom Rezitativ die Arie ab, der Chor trat fast ganz zurück und aus den Sängern wurden Statisten, die nur von Zeit zu Zeit einige Rufe von sich zu geben hatten, wie Viva, Mori, Allarme und dergleichen. Dass es den neuen Dingen damals nicht anders ging als heutzutage, zeigt das Werk des Kanonikus Giovanni Maria Artusi, eines eingefleischten Kontrapunktisten, Delle Imperfezione della Moderna Musica, worin es heißt, die neuen Komponisten sind Ignoranten, die nur ein Geräusch machen und nicht wissen, was man schreiben darf und was nicht. El Signo del Oro. Zu höchster Blüte gelangte die Frühbarocke in Spanien. Wir haben hier wieder einen Beweis, dass politischer und wirtschaftlicher Aufschwung durchaus nicht immer die notwendige Vorbedingung für hohe künstlerische Entwicklung bildet. Denn das 17. Jahrhundert bedeutet für die Spanier den Verlust ihrer Großmachtstellung und den völligen ökonomischen Ruin. Und doch nennen sie es mit Recht El Siglo de Oro, das goldene Jahrhundert. Auf Philipp II., den wir bereits näher kennengelernt haben, folgte um die Wende des 16. Jahrhunderts der phlegmatische, energielose Philipp III., von dem er gesagt haben soll, Gott, der mir so viele Reiche geschenkt hat, hat mir einen Sohn verweigert, der sie regieren könnte. Ich fürchte, dass sie ihn regieren werden. Die planlose und korrupte Günstlingsherrschaft, unter der sein Regime litt, verschlimmerte sich noch unter seinem Nachfolger Philipp IV., dessen Interesse den Freuden der Liebe und der Jagd, aber auch dem Theater und der Malerei gehörte. Die unfähige und träge Staatsverwaltung, die gleichwohl jede selbstständige Regung der städtischen Kommunen und der Landbevölkerung unterdrückte, und die allgemeine Bestechlichkeit, Rückständigkeit und Protektion führte zu einem vollständigen Niedergang der Volkswirtschaft. Schließlich sah sich die Regierung zu dem verzweifelten Mittel genötigt, jeden Feldarbeiter den erblichen Adel zu versprechen. Aber auch dies erwies sich als wirkungslos, denn Arbeit galt jeden freien Spanier als Schande. Von den unklugen und unmenschlichen Bedrückungen der Morisken haben wir schon gehört. Im Jahre 1609 kam es zu ihrer völligen Vertreibung, die auf die heimische Industrie ungemein lähmend wirkte. Ähnliche Folgen hatte die erzwungene Auswanderung der Juden nach Holland, wo sie viel zu dem großen wirtschaftlichen Aufschwung beigetragen haben. Auf dem flachen Lande und unter dem städtischen Proletariat, das nirgends zahlreicher und verkommener war als in Spanien, herrschte bitterste Hungersnot. Aber auch das Kleinbürgertum befand sich in sehr gedrückter Lage. Die Steuern wurden immer uneinbringlicher und so wurden auch Adel und Hof in den Bankierrott hineingezogen. Man konnte nicht selten die königliche Leibwache an den Klostertüren um die Armensuppe betteln sehen. Brot, Zwiebeln, getrocknete Trauben, etwas Schafkäse und ein paar Eier bildeten die tägliche Nahrung des Spaniers. Nur selten konnte er sich sein Nationalgericht, die berühmte Olla Podrida, leisten, eine aus Kohl, Rüben, Knoblauch, Hammelfleisch und Speck bereitete Suppe. Einen staatlichen Schulunterricht oder gar Schulzwang gab es nicht. Nur die Angehörigen des Adels und des höheren Bürgertums waren imstande zu lesen und auch diese nur, was ihnen eine streng und fanatisch gehandhabte Zensur gestattete. Das Inquisitionsgericht stand nach wie vor in voller Wirksamkeit und durch die Bestimmung, dass der Angeklagte die Zeugen und Angeber nicht zu Gesicht bekommen dürfe, war der feigen Rachsucht und hinterlistigen Denunziationen der größte Spielraum gewährt. Eine ausgedehnte Verbrecherorganisation, die sogenannte Germania, die mit der Polizei kartelliert war, beunruhigte das ganze Land. Trotz der Verarmung war die Spielsucht bei Hoch und Nieder allgemein und der Staat war als Inhaber des Monopols für die Fabrikation von Spielkarten der Nutznießer dieses Lasters. Nur die Trunksucht gehörte nicht zu den spanischen Nationalübeln. Das Schimpfwort Borracho, Trunkenbold, galt als eine Beleidigung, die nur mit Blut gesühnt werden konnte. Überhaupt war in allen Kreisen der äußerliche Ehrbegriff zu krankhafter Höhe entwickelt. Diese Seite des spanischen Volkscharakters, in der sich seine Härte, Leidenschaftlichkeit und Verbohrtheit am sinnfälligsten ausprägt, ist aus der Dichtung allgemein bekannt. Am ergreifendsten geschildert in Calderons Arzt seiner Ehre. Lope de Vega sagt, Ehre ist etwas, das im anderen beruht. Niemand ist durch sich selbst geehrt, denn durch den anderen empfängt er die Ehre. Das deckt sich merkwürdig mit der Definition Schopenhauers. Die Ehre ist objektiv die Meinung anderer von unserem Wert und subjektiv unsere Furcht vor dieser Meinung. Sehr bezeichnend für die fast pathologische Loyalität der Spanier ist es übrigens, dass es für sie trotz ihrer extremen Empfindlichkeit, die lieber den Tod als eine ungestrafte Kränkung ertrug, Beleidigungen durch den König nicht gab, wie sich dies in einer Reihe berühmter Dramen in Zorrillas Del Rey Abayo Ninguno zum Beispiel schon im Text ausdrückt, der so viel bedeutet wie »Unter dem König darf niemand beleidigen«. Auch konnte das Machtwort des Königs jede verletzte Ehre wiederherstellen. Nicht bloß die Dörfer, sondern auch die Städte bestanden mit Ausnahme der Paläste und öffentlichen Gebäude aus Lehmhäusern. Es gab keine Trottoirs und für die Beleuchtung sorgten bloß die Öllämpchen, die unter den Muttergottesbildern brannten. Die Reinlichkeit war kaum größer als in Russland, der Schmutz Madrids sprichwörtlich. Postkutschen waren unbekannt, die Gasthöfe in einem so elenden Zustand, dass man sie gar nicht als solche ansehen kann. Von einem geordneten Meldewesen, öffentlicher Sicherheit und dergleichen war keine Rede. Und doch war das Leben nicht ohne Farbe, Poesie und Heiterkeit. Die zahlreichen Feiertage brachten prachtvolle Prozessionen, in denen Kirche und Hof den Glanz ihrer Macht zur Schau stellten. Bunte, ausgelassene Volksfeste, imposante Stierkämpfe und vor allem Theateraufführungen, wie sie in der ganzen Welt nicht zu sehen waren. Und auch die Dürftigkeit des Alltags war gewürzt durch ewige Liebeshändel, Scherze voll Anmut und Galgenhumor und den berauschenden Duft der Gärten und Mondscheinnächte, die nichts kosteten. Die Königinnen ohne Beine. Die Krone und Spitze dieser sonderbaren Welt bildete ein Geschlecht von glänzenden und melancholischen Drohnen, die Granden, die oft in großer Not lebten, aber auch dann noch ihre abgeschabte Kappa und ihre stets stichbereite Espada mit einer stilvollen Würde trugen, die bis zum heutigen Tag sprichwörtlich geblieben ist. Ihr Stolz machte nicht einmal vor dem König Halt, dem sie mit dem Hut auf dem Kopfe entgegentraten. Den müden Rassenhochmut ihres bis zur Anämie gereinigten Blutes, die zur Leblosigkeit geronnene Exklusivität ihres Standesbewusstseins, ihre ganz Maske und Form gewordene Geistigkeit hat Velázquez ebenso unvergleichlich festgehalten wie Tizian das so ganz anders geartete Selbstgefühl des Renaissance-Menschen. Und die Frau, zugleich die Königin und die Sklavin dieser christlich-orientalischen Welt, erstarrt vollends zur Puppe. Eine dicke Schminkschicht aus Eiweiß und kartiertem Zucker verbirgt jede Regung ihres Antlitzes. Eine enorme Tonne von Reifrock, Guardia del Virtud, Tugendwächter genannt, bedeckt ihren Unterkörper. Als die Braut Philipps IV. Durch eine spanische Stadt reiste und ihr dort von der Cortes als Ehrengeschenk kostbare seidene Strümpfe überreicht wurden, rief der Zeremonienmeister, indem er sie empört zu Boden schleuderte, »Ihr sollt wissen, dass die Königinnen von Spanien keine Beine haben!« Gracian. Ein sehr charakteristisches Denkmal hat sich die Weltanschauung jener Gesellschaftsklasse in dem 1653 erschienenen Oracula Manual y Arte de Prudencia des Jesuitenpaters Balthasar Gracian errichtet, das von Schopenhauer vortrefflich ins Deutsche übersetzt worden ist. Darin werden Lebensregeln erteilt wie die folgenden. Über sein Vorhaben in Ungewissheit lassen, mit offenen Karten spielen, ist weder nützlich noch angenehm, bei allem lasse man etwas Geheimnisvolles durchblicken. Die Hoffnung erhalten, nie aber ganz befriedigen. nicht unter übermäßigen Erwartungen auftreten, stets handeln, als würde man gesehen, denken wie die wenigsten und reden wie die meisten, sich verzeihliche Fehler erlauben, denn eine Nachlässigkeit ist zu Zeiten die größte Empfehlung, sich vor dem Siege über Vorgesetzte hüten, was Gunst erwirbt, selbst verrichten, was Ungunst durch andere. Nicht abwarten, dass man eine untergehende Sonne sei, die Dinge verlassen, ehe sie uns verlassen. Weder ganz sich noch ganz den anderen angehören, denn beides ist eine niederträchtige Tyrannei. Und am Schluss gelangen diese Maximen zu dem überraschenden Resümee, mit einem Wort, ein Heiliger sein, und damit ist alles auf einmal gesagt. Drei Dinge, die mit S anfangen, machen glücklich. Sanitat, Sanidad, Sabiduria. Heiligkeit, Gesundheit und Weisheit. El Greco. Aber aus dieser seltsamen Atmosphäre erblühten die rauschenden Sprachwunder Calderons, die brennenden Farbenorgien der Dekorationskunst, die mit ihren aneinandergereihten Azulejos an die musivische Bildersprache dieses Dichters erinnern, die in der Kunstgeschichte einzig dastehenden Holzplastiken, die durch grellste Bemalung, natürliche Fleischtönung, Blutgeriesel, Kristallaugen, Dornenkronen, Silberdolche, echte Seidengewände, Tränen aus Glasperlen und Perücken aus wirklichem Haar, die roheste Panoptikum-Illusion und gleichwohl eben damit eine geheimnisvolle, suggestive Wirkung erzeugen, die über alle Kunst hinausgeht. Und in der Malerei hat der wuchtige Ernst und unerbittliche Naturalismus Riberas, die einfache und doch so tiefe Klosterfrömmigkeit Zurbarans, die höchsten Schöpfungen vollbracht. Neben ihnen Murillo zu nennen, der dem ganzen 19. Jahrhundert als der größte spanische Maler galt, ist fast eine Blasphemie. Seine auf süßen Parfum und Daunenwölkchen einherschwebende Kunst hat den seidigen Optimismus und die billige Beschwingtheit des Allerweltsvirtuosen, der dem großen Publikum immer imponiert, und seine berühmten Szenen aus dem spanischen Volksleben sind gefällige Opernarrangements und glasierte Idyllen, die, durch kolorierende Verfälschung der Wirklichkeit dem Philister schmeichelnd, es nur zu begreiflich machen, dass Murillo der Abgott der Bourgeoisie geworden ist. Murillo ist der spanische Raphael, aber es ist für die spanische Welt des 17. Jahrhunderts bezeichnend, dass diesmal nicht, wie wir dies in Italien bei Raphael und in Holland bei Rubens konstatieren mussten, der flachste unter den bedeutenden Künstlern als der repräsentativste anzusehen ist, sondern der tiefste, nämlich El Greco. Greco hat in Toledo gelebt, dessen Agonie gerade damals begann, obgleich es noch immer die stolze Stadt der Inquisition und der Konzile war, und er hat die Seele Toledos gemalt, den Triumph der römischen Weltkirche und die Todeswehen der spanischen Weltmonarchie. Aber dies allein ist es nicht, was seinen Bildern eine so unvergleichliche Macht verleiht, sondern vor allem jene vollkommene Entrücktheit, Unwirklichkeit und Transzendenz, die aus jeder seiner Gestalten redet. Ihre welken Gebärden, ihren seltsam verkrümmten und in die Länge gestreckten Körpern, ihren visionären, um höhere Geheimnisse wissenden Blick und der ganz unnatürlich, nämlich magischen Raumverkürzung und Lichtverteilung. Gravitation, Ähnlichkeit, Perspektive, diese und dergleichen Dinge erscheinen uns vor seinen Bildern plötzlich als ungeheuer nebensächlich und flach, ja falsch. Dieser Grieche hat nicht die Wahrheit gemalt, die verdächtige Wahrheit, wie sie Calderons Vorgänger Alarcón in dem Titel eines seiner Stücke nennt, und man hat ihn jahrhundertelang für einen Narren angesehen, weil er den Verstand als Narrheit erkannt hatte, als den Hofnarren der Menschheit, wie Calderón ihn darstellt. Aber eben darum ist er, zusammen mit Loyola und Don Quixote, der stärkste Ausdruck der spanischen Barocke. Lieber Klaus, vielen Dank zunächst einmal fürs Lesen. Wie geht's denn mit dem Bild, das Friedel da vom frühen Barock und vor allem der frühen Barockmusik zeichnet? Unterschiedlich. Er zeigt ein paar sehr vernünftige oder wissende Aussagen. Ein paar erscheinen mir ungenau und ein paar erscheinen mir einfach falsch. Wenn er zum Beispiel feststellt, dass in der Renaissance die Plastik hegemoniell sei und im Barock es die Musik sei, habe mir da herausgesucht ein paar mir bekannte und sehr wichtige Renaissance-Musiker wie John Dunstable, Dufay, Jakob Obrecht, Josquin des Prez, Adrien Villers, Orlando di Lasso, Jan Ockeghem, Antonio und Giovanni, Gabriele, Claudio Monteverdi, alles Musiker, die von Weltbedeutung sind, für die damalige Zeit Weltbedeutung, und die von der frühen bis zur späten Renaissance gewirkt haben. Also ich kann dieser Aussage nicht zustimmen. Auch nicht kann ich zustimmen, dass der Barock ein überreiches Orchester verwendet hätte. Im Normalfall im Orchester zwei erste Geigen, ein bis zwei zweite Geigen, eine Bratsche, ein Violoncello, ein Kontrabass, ein Cembalo, und bei besonders festlichen oder ganz speziellen Anlässen zusätzlich zwei Trompeten, zwei Querflöten, eventuell Hörner als Klangmalerei. Aber dass das ein überreiches Orchester gewesen sei, das kann man eigentlich nicht behaupten. Auch im Verhältnis zur vorhergehenden Renaissance nicht? Den Begriff des Orchesters gab es, also Verzeihung, nicht den Begriff, sondern die Einrichtung des Orchesters gab es in der Renaissance noch nicht. Orchesterstücke der Renaissance sind mir nicht bekannt. Die Renaissance war eine ausgesprochen solistische Kunst, und wenn ein Komponist bis zu sechsstimmig komponiert hat, so grundsätzlich für sechs Solostimmen oder für so und so viele Soloinstrumente. Das Orchester gab es nach meiner Information und nach meiner Erfahrung in der Renaissance nicht. Also das Orchester ist praktisch eine Erfindung des Barock oder der Barock. Der Begriff Erfindung hat mir zu viel von der Bedeutung, man hat absichtlich etwas in die Welt gesetzt. Ich sehe das so, dass einfach aus der Notwendigkeit man mehrere Musiker eingesetzt hat. Etwa auch schon bei einer frühen Oper hat man sich bemüht, die unterschiedlichen Charaktere, Situationen mit unterschiedlichen Klangfarben zu untermalen, und dafür brauche ich mehrere Musiker. Sehr viele Menschen, wenn sie an Barockmusik denken, haben eigentlich polyphone Musik, mehrstimmige Musik vor Ohren. Erstens, es ist ein Irrtum, die Begriffe Polyphonie und Mehrstimmigkeit gleichzusetzen. Polyphonie bedeutet mehrere Stimmen, die unabhängig voneinander zu singen oder zu spielen sind. Ein sehr schöner Ausdruck, was die eine Stimme macht, macht die andere gerade nicht. Mehrstimmigkeit kann polyphon sein, kann homophon sein. Und bezüglich der Monodie, Friedel schreibt, jetzt kommt wiederum die Monodie empor. Das kann ich auch nicht verstehen, denn nach meinem Wissensstand gab es die Monodie vor dem Barock überhaupt nicht. Monodie heißt Einweg und beschreibt eine führende Oberstimme, eine begleitende Bassstimme und eventuell dazwischen Füllstimmen, und das jetzt homophon. Aber vor dem Barock ist mir kein monodisches Musikstück bekannt. Ich kann mir vorstellen, dass so und so viele Ungenauigkeiten in diesem Artikel darauf zurück, zu führen sind, dass der Wissensstand zu Zeiten von Egon Friedell ein wesentlich geringerer und zum Teil einfach falscher war. Das muss man ihm in jedem Falle zugutehalten. Quellenkritische Auseinandersetzung, etwa im Sinne von: Ich spiele nicht die käuflich erhältlichen Noten aus dem Verlag sowieso und sowieso, sondern ich besorge mir das Original, natürlich nicht wirklich das Original, sondern früher Mikrofilme, heutzutage Fotokopien. Da kann ich jede Menge von Tatsachen herauslesen, die in den älteren Ausgaben einfach nicht vorhanden waren oder falsch waren. Also generell setzen wir uns heute akribischer mit historischen Quellen auseinander, als das je zuvor offenbar der Fall war. Absolut. Hast du eine Theorie, weshalb das so sein könnte? Actio et reactio. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es üblich, Bach und Zeitgenossen in einer Orchesterbesetzung fast wie Richard Wagner aufzuführen. Die Reaktio war, dass man dann genau das Gegenteil gemacht hat, fundiert durch Berichte über die damalige Besetzungspraxis und zur heute üblichen kleinen Besetzung zurückgegangen ist. Wenn heute jemand Bach als Maler aufführt, dann möchte ich nicht am nächsten Tag die Kritiken lesen müssen. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Katharina Thielsch und Klaus Gund. Die nächste Ausgabe dieser Sendereihe können Sie Donnerstag, den 25. Februar 2010, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedell nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe: Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.